Telekom Doppelfernsprecher, Jahnstraße, Ecke Obernstraße an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine leer getrunkene Capri-Sonnenverpackung und außerdem riecht es hier penetrant nach Urin. Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.